in diesem Land und will als Freund heut von dir gehen. Das Libania ist mein Lied für dich. Das wird über alle Grenzen eine kleine Brücke sein. Und wir wollen daran glauben,